irgendwie aufs Tablett kam, dass es halt ein Kind da ist, dann wurde sofort abgeblockt und es war auch überhaupt gar keiner bereit, mir irgendwie mal eine Chance zu geben oder so. Ja. Laufen denn noch Bewerbungen? Nee, im Moment nicht. Ich habe es jetzt also aufgegeben. Ich habe mich jetzt zur Schule weiter angemeldet und ich möchte jetzt mein Fachabi machen. Das ist auch eine gute Lösung. Ja, ne, ist halt bloß die Sache, das dauert jetzt wieder 2 Jahre. Ich meine, ich habe jetzt einen Kindergartenplatz für die Kleine. Aber du bist ja erst 19, da kriegen wir schon Waffen. Ja, ne, schick es mal. Simone, 3 Jahre ist die Kleine alt. Ja. Das war dein Tag X vor 3 Jahren. Genau. Ich wünsche dir für diese geplante Geschichte da mit der Schule alles Gute. Ja, danke. Und generell überhaupt für euch beide alles Gute. Ja. Danke für deinen Anruf. Ja. Mach's gut, ciao. So, meine Lieben, ich grüße euch herzlich auch vor den Fernsehern. Heute heißt unser Thema der Tag X. Welcher Tag in eurem Leben hat euer Leben vollkommen verändert, radikal verändert? Und welcher Tag fällt euch ein, an dem ihr einfach nicht vorbeidenken könnt? Das war ein ganz einschneidendes Erlebnis, vielleicht im positiven Sinne oder im negativen Sinne. Also wenn ihr euch unterhalten wollt mit mir über dieses Thema, der Tag X, was war der wichtigste Tag, der spektakulärste, vielleicht der traurigste Tag in eurem Leben, der schönste Tag in eurem Leben. Meine Telefonnummer 0180-5678-111 und die Faxnummer 0180-5678-110. Nächste Anruferin, das ist Anja und Anja ist 29. Ja, hallo. Anja. Ja, mein Tag X sollte eigentlich der 20. sein, 6. Jetzt kommenden Samstag. Sollte sein. Ja, richtig. Nur läuft das alles nicht so, wie ich das geplant hatte. Was sollte denn da passieren? Also der steht im Prinzip noch bevor, dein Tag X. Richtig, richtig. Und ich bin so langsam mit meinem Latein am Ende. Ich weiß nicht mal, was ich machen soll. Ja, dann klär uns mal auf. Und zwar wollte ich eigentlich meinen Freund, beziehungsweise meinen Verlobten am Samstag am Flughafen einen Heiratsantrag machen. Mach es doch. Ja. Ich schlage vor, mach es. Ja, nicht einfach. Ich wollte das ziemlich öffentlich machen mit viel Aufwand. Ich meine, du bist ja schon auf dem besten Wege dazu, jetzt hier bei mir. Ja, nur er hört's nicht. Er hört's nicht, wie dumm auch. Ja, ganz, ganz schlimm. Ja, Moment, was heißt das? Du wolltest ihm am Flughafen, heißt das, dass er von irgendwo her kommt oder arbeitet er? Er kommt von irgendwo her. Er kommt von irgendwo her. Woher kommt er? Aus der Dominikanischen Republik. Da macht er alleine Urlaub ohne dich? Ja, das war schon vorher gebucht. Ich hoffe nicht bevor wir uns kannten. Also, ich hoffe nicht in Damenbegleitung. Nein, alleine. Und ich bin mir da auch ziemlich sicher, weil ich hatte bis jetzt jeden Tag einen Anruf, mindestens einen Anruf von ihm und ich glaube, das sagt so... Und er hat immer gesagt, ich bin absolut treu. Ja. Hoffentlich hat er nicht mit einer Schulden da irgendwie im Bett gelegen, hat dich angerufen. Nein, das wollen wir natürlich nicht denken. Nein, überhaupt nicht. Nein, glaube ich auch nicht. Nein, ich auch nicht. Nein, also ich... Ja, aber was spricht denn jetzt dagegen, das zu machen am Flughafen? Ja, also ich wollte das eigentlich so machen über Lautsprecher, aber aus Sicherheitsgründen wird es mir nicht gegönnt. Ach. Ja. Welcher Flughafen war da geplant? Düsseldorf. Düsseldorf. Und du hast angefragt im Düsseldorfer Flughafen? Richtig, habe ich gemacht. Ich meine sicher, wenn die einmal damit anfangen, ne, dann kommt da Hinz und Kunz und Lieschen Müller und alle wollen irgendwelche tollen Durchsagen da durch den Lautsprecher machen lassen. Ja, ist richtig. Das wurde mir dann auch so gesagt. Mhm. Und dann hatte ich auch noch einen anderen Plan. Ich wollte eigentlich so wie in den Filmen immer am Ende der Treppe stehen. Ja. Auch dieses geht nicht, weil in Düsseldorf eben die Flieger gleich angedockt werden. Nun könnte ja eigentlich der Düsseldorfer Flughafen sich genauso verhalten, wie ich das hier in der Sendung mache. Im Prinzip bin ich da ja auch nicht für, dass hier so Grüße und also ein Kram immer durchgesagt werden. Aber ich mache ja gerne Ausnahmen. Ja. Ne? Vielleicht sollte dieser Düsseldorfer Flughafen das auch machen. Die sollten sich an uns ein Beispiel nehmen. Wenn die so erfolgreich wären wie wir hier, dann könnten die glücklich sein. Ja, wär gut. Vielleicht hört uns ja der Direktor, oder wie immer man das da nennt, auch zu. Ja, wär gut. Also, gehen wir mal aber jetzt von dem übelsten Fall aus, dass es nur nicht geht. Du darfst keine Durchsage machen, kannst nicht an die Gangway da gehen oder sowas. Was nu? Ja, also ich bin ja offen. Ich habe ja Ideen ohne Ende. Ich habe sogar schon, ich sage jetzt mal, Sat.1 angerufen. Auch das klappt nicht, das ist zu kurzfristig. Mhm. Ich habe mich an die Presse gewandt. Auch das funktioniert nicht, weil so eine Überraschung hatten sie wohl schon mal. Ja, es ist ja nur auch nicht so der Knaller, ne? Anja will einen Heiratsantrag machen. Das reißt uns nun alle auch nicht so vom Stuhl, ne? Nein, ist richtig. Es ist für euch natürlich eine große Sache. Jetzt habe ich natürlich noch eine Idee und die werde ich wohl auch verwirklichen, damit er mir glaubt. Ich werde mir wohl ein Brautkleid leihen und werde dann am Samstag eben im Brautkleid da stehen. Dann hat er Aufsehen und er weiß dann genau, was gemeint ist. Das ist doch auch sehr spektakulär. Ja, ich hoffe, dass es so wird. In einem richtig tollen, so richtig voluminösen Brautkleid da stehst, wenn er rauskommt, dann erschlägt den das. Habe ich vor. vor, ja. Blumenkinder habe ich auch schon, also... Das ist, finde ich, schon eine sehr nette Idee. Und da solltest du mal die Bild-Zeitung, den Express und wen weiß ich noch, vielleicht vorher informieren. Das ist doch auf jeden Fall für die dann auch einen kleinen Bericht wert. Vielleicht, ja. Ja. Ich hoffe es. Also, ist mein Plan. Dann wünsche ich dir von Herzen, dass der 20.06., ne, 20. Ja. dein Tag X wird. Ja, wie lange kennt ihr beide euch? Ja, leider erst 4 Wochen. Bist du das Wahnsinn? Sondern willst du den heiraten? Ich bin mir ziemlich sicher. Ach ja, aber nach 4 Wochen? Ja, trotzdem. Aber du kannst doch noch 4 Monate warten. Nein, möchte ich nicht. Warum nicht? Weil ich mir ziemlich sicher bin. Anja ist völlig ungeduldig. Ja, bin ich. Aber was... Ich muss auch dazu sagen, er hat mir am Telefon schon einen Antrag gemacht. Ach so. Aber ich bin wirklich in solchen Sachen immer sehr skeptisch. Eurer Liebe tut das keinen Abbruch, wenn ihr noch ein bisschen wartet. Nee, glaube ich wohl, aber ich möchte ihn beweisen. Und ich bin mir Was willst du ihm denn beweisen? Dass ich es auch ernst meine. Aber das kannst du doch ohne diese komische Ehe machen. Ja gut, kann ich mal. Habe ich, glaube ich, auch schon gemacht. Ja. Na gut, also es ist dein Ding und du möchtest das gerne. Ja, dann auf jeden Fall. Dann musst du, aber so ein Brautkleid kann man ja auch nicht mal eben bei C&A um die Ecke kaufen. Ne? Nee, das ist schon alles schon im Plan. In der Mache. Was kostet denn das Brautkleid? Ich kaufe keins, ich werde mir erstmal eins leihen. Ah ja, weil die Dinger sind schweineteuer, ne? Wenn es richtig schön sein soll. Ja, ja, sicher. Und Auto habe ich auch schon. Ein Kollege, der hat gesagt, der macht das, der fährt uns dahin, wird weiß geschmückt, alles okay. Sag mal, wir können ja mal ein bisschen Werbung für dich machen. Wann kommt eigentlich dein Freund an und wie viel Uhr? Ja, das ist eben eine Sache. Das kriege ich erst am Donnerstag ganz genau gesagt. Also am wie dumm. 15:50 Uhr sollte der Flieger ankommen. Ja. Kann sich aber um eine halbe Stunde. Na gut, also am Donnerstag um 15.50 Uhr ist jetzt geplant, aus der Dominikanischen Republik, ein Flieger, kommt in Düsseldorf an. Ja. Jetzt haben wir das hier gesagt, in der großen Öffentlichkeit. Es könnte ja sein, dass da Hunderte von Menschen stehen, die euch applaudieren. Kein Problem, je mehr, desto besser, richtig. Ich wünsche dir und euch viel, viel Glück. Dankeschön. Mehr kann man erstmal nicht sagen, aber das ist auch eine ganze Menge. Jo, danke. Tschüss, Anja. Tschüss. Jetzt begrüße ich herzlich Peter. Und Peter ist 32 Jahre alt. Ja, guten Abend, Domian. Peter. Ja. Tag X. Ja, mein Tag X, das habe ich schon gesagt, das war der Oktober 1987. Mhm, was war da? Ja, da in dem Monat, den Tag weiß ich nicht mehr. Da bin ich das letzte Mal nach draußen gegangen. Also, bitte, du bist im Oktober 1987 das letzte Mal nach draußen gegangen? Ja. Aus dem Haus raus? Aus dem Haus raus. Du lebst jetzt seit über 10 Jahren? Ja. In einer Wohnung und warst nie wieder draußen auf der Straße? Stimmt, bis auf einmal einen Umzug innerhalb dieser Stadt. Und das war, da hat mich mein Bruder, also meine Mutter, ich lebe bei meiner Mutter. Mhm. Und da hat uns mein Bruder bis nachts um 1 Uhr hier hingebracht. Peter, warum gehst du nicht raus? Ich weiß nicht, den genauen Grund kenne ich gar nicht. Welche Gefühle gibt es denn in dir bei der Vorstellung, einen Schritt raus zu gehen? Ja, also es ist eine ziemliche Angst und Scham auch. Vor was hast du Angst? Ja, ich habe Angst vor den Menschen. Und vor was genau hast du Angst davor? Ich weiß es nicht. Es ist... Aber ich kann es nicht erklären. Und für was schämst du dich? Ja, das ist peinlich, also wirklich peinlich. Also ich wog, also bis 1987 habe ich 68 Kilo gewogen, bei 1,75. Also ein dünner Mann. Ja. Ein normalgewichtiger Mann. Normal, ja. Und seitdem habe ich, also ich bin nicht dick, ich bin unglaublich fett. Wie viel wiegst du jetzt? Das weiß ich nicht. Also als ich zwangsweise zur Nachmusterung zur Bundeswehr kam, also da wog ich 150. Oh. Und das war vor ein paar Jahren. Das heißt, da musstest du auch nochmal raus? Ja, das war das Schlimmste, was mir jemals passiert ist. Mhm. Also da habe ich auch schon gedacht, also dass ich, also und das war auch nicht freiwillig. Also, man hat dich dann quasi gezwungen, rauszugehen. Ja, mit der Polizei. Ja. Das war das Schlimmste. Also beschreib, dann kannst du es ja richtig beschreiben, als du dann in dem Polizeiwagen saßt. Ja, die haben bei mir eine Ausnahme gemacht. Also, Die kam mit einem Privatwagen, also der sah aus wie ein Privatwagen. Und die beiden Polizisten, die mich abgeholt haben, die waren zivil. Und aber du musstest dann in den Privatwagen einsteigen. Ja. Du warst dann quasi draußen. Ja, also. Hast du da Beklemmung bekommen, Panik? Ich habe meine Gefühle, das kann ich nicht erklären. Also das muss man selbst, also das kann man nicht jemandem erklären, der sowas nicht mitgemacht hat. Nee, deswegen frage ich, nach so Begriffen, kann man das mit Panik sich vorstellen? Ja, es war zuerst Panik. Also unglaubliche Panik in der Nacht davor, weil niemand mir helfen konnte. Und dann, als ich draußen war, da habe ich meine Gefühle abgeschaltet. Ich habe nicht mehr gedacht, ich habe gar nichts mehr gemacht. Ich habe einfach eine leere Hülle. Als du dann, wie lange warst du dann draußen? Wie lange hat die Aktion gedauert? Das weiß ich nicht mehr. Ein paar Stunden? Ein paar Stunden waren sicherlich. Als du dann wieder zurückgekommen bist in deine Wohnung, in dein Zimmer, wie hast du dich da gefühlt? Was ist da in dir abgegangen? Ja, das war wieder, also erstmal war ich glücklich, dass ich wieder, also es ist ja eine Art Sicherheit, die eigene Wohnung. Da kommt, wenn man es nicht will, niemand rein. Also wenn es nicht so etwas Schlimmes gewesen ist wie mit der Polizei. Also es war dann ein Gefühl der Erleichterung und... Ja, und es war wirklich beschämend. Also ich hatte vielleicht einen guten Schutzgeist, also der vielleicht geholfen hat. Also seit ich nicht mehr rausgehe, glaube ich an so etwas. Nämlich bei der Musterung, da ist es so, dass man sich ausziehen muss, bis auf die Unterhose. Und das wurde bei mir nicht gemacht. Ja, das haben die Polizisten haben auch auf mich gewartet, damit ich nicht in Taxi oder Bus nach Hause fahren muss. Mensch Peter, das ist ja wahnsinnig, was du mir da erzählst. 10. also Oktober... Im Oktober 87. Was ist da denn passiert im Oktober 87? Ich weiß es nicht. Es hat ja schon also 86 angefangen. Ich bin 2 Jahre zur Handelsschule gegangen. Und das erste Jahr, das war wirklich, da habe ich mich wohl gefühlt. Und im zweiten Jahr fing das dann so an. So nach und nach. Ich habe nichts mehr für die Schule getan. Ich habe... Es gab kein Ereignis, nichts irgendwie, ein Schicksalsschlag, dass du ab diesem Zeitpunkt irgendwie wie gelähmt warst und nicht mehr Herr deiner selbst auch warst. Nein. Das nicht? Nein, das... Du bist dann ganz dick geworden, hast auch zugenommen. Ja, ich habe unglaublich gefressen, würde ich mal so sagen. Das wollte ich dich jetzt fragen. Wenn du immer zu Hause bist, was machst du den ganzen Tag? Außer Essen. Ja, ich habe gelesen, das tue ich jetzt auch nicht mehr. Ich habe Schach gespielt, das mache ich jetzt auch nicht mehr, weil ich nicht mehr denken kann. Hast du überhaupt Freunde mit dir? Nein, ich habe alles abgebrochen. Deine einzige Bezugsperson ist die Mutter? Ja, und wenn mein Bruder mal, der wohnt nicht mehr in dieser Stadt, hierher kommt, dann kann ich auch nicht so reden, weil ich selbst vor meinem Bruder Angst habe, wenn er hierher kommt. Ja, auch eine undefinierbare Angst. Ja. Er tut mir ja nichts, er ist mein Bruder. Du warst gerade am Aufzählen, was du sonst noch tust oder was du mittlerweile nicht mehr tust. Du hängst nur noch vom Fernseher. Ja. Wer finanziert dich? Ich persönlich bekomme Sozialhilfe und der Rest ist dann von meiner Mutter. Was sagt denn deine Mutter zu diesem Drama, was da bei euch abgeht? Ja, sie hat sich jetzt dran gewöhnt, aber es ist wirklich schlimm. Also ich habe immer dieses schlechte Gewissen. Meine Mutter hatte schon 2 oder 3 Magendurchbrüche. Und dann merke ich, also, wie hilflos man ist, weil man selbst nichts kann, wenn... Also wenn deine Mutter mal irgendwann nicht mehr da sein sollte, was wir nicht hoffen wollen. Also daran denke ich gar nicht. Ich will keine negativen Sachen denken. Peter, jetzt muss ich dich natürlich fragen, wenn du so viele Jahre darunter leidest, das ist ja ein ganz klares psychisches Leiden, was du da hast. Was hast du alles schon unternommen, damit man dir hilft oder damit dir geholfen wird? Ich hatte vor einigen Jahren, ich weiß nicht, 92 war das, da hatte ich unglaubliche Panik, da hat meine Mutter einen Psychiater hier in dieser Stadt angerufen und der hat mich zu Hause besucht und mit dem bin ich nicht warm geworden, also ich konnte mit dem nichts anfangen und nach einem halben Jahr, das muss man sich mal vorstellen, der ließ mich ein halbes Jahr alleine. Der hat sich nicht mehr gemeldet, nichts mehr. Und dann ruft eine Sprechstundenhilfe bei uns zu Hause an und fragt, ob er wieder zu uns kommen könnte. Da habe ich Wie gesagt, ich rufe später an und habe es nicht mehr getan. Das ist auch richtig gewesen. Und, war das jetzt, Peter, der einzige Kontakt mit einem Arzt, mit diesem Psychiater in all den Jahren? Der Hausarzt, aber der hat mich nur untersucht, so Herz abgehört und so weiter und nichts weiter. Ich mutmaße mal, dass du meine Sendung gut kennst und dass du die von Anfang an, dass du sehr, sehr viele Gespräche mitbekommst. Ja. Und dass du vielleicht dadurch auch noch sensibilisierter geworden bist für alle möglichen psychischen Leiden, die Leute haben und was Leute wiederum auch machen, um sich zu helfen oder sich helfen zu lassen. Ja. Bist du denn da noch nicht so auf die Idee gekommen, dass du für dich auch gesagt hast, Mensch, ich muss was unternehmen, ich muss zu einem Therapeuten oder eher eine psychosomatische Klinik vielleicht, ich muss irgendwas unternehmen, so kann es nicht weitergehen. Ja, ich habe schon wirklich oft dran gedacht, aber dann im letzten Moment sage ich, nee, das mache ich nicht. Ich möchte nicht nach draußen, egal ob mir jetzt geholfen wird oder nicht. Aber möchtest du denn nicht, dass dir geholfen wird? Doch, mehr als alles andere. Ich werde ja auch nicht jünger. Du wirst nicht jünger. Und hast du nicht manchmal auch die Sehnsucht nach einem relativ normalen Leben? Doch. Also, ja. Das ist schon unglaublich stark. Ich hatte auch meine Freundin, man soll es nicht glauben. Ne? Mhm. Also, die habe ich auf der Handelsschule kennengelernt. Damals, vor langer Zeit. Also vor langer Zeit, ja. Und sie hat das hinterher nicht mehr mitgemacht. Ist dir denn eigentlich klar, dass du da in einer Gruft lebst im Moment und dass, wenn du so weitermachst, dass du völlig vor die Hunde gehst? Ja, ich weiß. Also auch wenn du nichts Negatives hören willst. Ich sag dir das jetzt, weil es so ist. Ja, man lebt, man baut sich hinter irgendeine eigene Welt auf. Ich schlafe gerne, weil ich weiß, also in meinen Träumen, da ist nichts Schlimmes. Mhm. Obwohl in letzter Zeit, da steigern sich auch meine Albträume. Mhm. Und dann wache ich auf, also... Weißt du, ich finde das so erschütternd, weil du so super klar wirkst. Du wirkst jemand, der völlig normal ist und der, wenn wir uns jetzt über irgendein Thema unterhalten hätten, würde ich nie erahnen, in welcher Misere du steckst. Und deshalb glaube ich so sehr, dass du doch auch diese Kraft aufbringen müsstest, aus dir heraus in irgendeiner Weise etwas zur Selbsthilfe einzuleiten und zu organisieren. Du siehst, du beobachtest dich ja selbst sehr gut. Es geht ja immer mehr bergab. Du bist richtig fett geworden. Du bezeichnest das ja selbst auch so und findest dich selbst unästhetisch, fühlst dich nicht wohl. Mhm. Du liest nicht mehr. Du hängst nur noch einfach rum und vegetierst vor dich hin. Ja, es ist also langsam, also ich weiß nicht, das kann man am besten mit einem Nebel umschreiben, der in einem ist. Also man sieht nicht mehr durch. Und dass ich jetzt so rede, das ist jetzt auch nur für diesen einen Moment. Ist mir klar. Aber immerhin, das zeigt ja, dass da ganz klare Phasen auch in dir sind und wo du sehr analytisch über dich selbst auch reflektieren kannst. Ja, das habe ich. Dann sag mir mal bitte jetzt, wenn du außerstande bist oder nichts unternehmen möchtest, wie soll das weitergehen? Nein, ich möchte ja was unternehmen. Warum tust du es denn? Aber ich weiß nicht, es ist eine Blockade. Es ist eine riesige Mauer, also die ist lang, unendlich und hoch. Es gibt sicher Möglichkeiten, dass man dich auch erstmal zu Hause betreut, dass ein Psychologe zu dir kommt, als erste Maßnahme. Ich könnte schwören, ich könnte meine Seele verwetten, dass es Methoden gibt, dir zu helfen und dir wieder richtig auf die Bahn zu bringen. Ja, es haben ja schon welche versucht, also auch vom Gesundheitsamt, die werden zwangsläufig dann zu einem geschickt. Ach, das ist, weil alles, was zwangsläufig ist, du musst dich dafür entscheiden und du musst einen guten Draht haben zu dem entsprechenden Partner, mit dem du arbeitest, mit dem Arzt oder Psychologen. Ja, du bist wichtig, nicht irgendeine Zwangsmaßnahme vom Gesundheitsamt. Ja, das kommt aber zwangsläufig. Mhm. Also, und dann, auch wenn hier Psychologen herkommen würden. Also das war einmal so mit der Frau vom Gesundheitsamt. Mhm. Der hat tatsächlich versucht, meine Mutter für meine ganze Lage verantwortlich zu machen. Aber das beweist doch wieder, dass es eben jemand ist, der keine Ahnung hat, der nicht das entsprechende Fingerspitzengefühl hat für eure spezifische Situation. Ja, es ist... Bitte. Nee, sag, was du sagen willst. Jetzt habe ich es vergessen. Mhm. Peter, du hörst jetzt schon an, was ich jetzt sage. Ja. Ich möchte unbedingt, dass du mit meiner Psychologin jetzt redest. Ja. Und ich finde, das solltest du auch auf jeden Fall tun und auch annehmen, die Möglichkeit. Da hast du erstmal überhaupt nichts zu verlieren. Mhm. Berate jetzt mal eingehend mit Annette, was man tun könnte. Und wenn du noch einen Hauch, und ich bin sicher, dass du den hast, einen Hauch Lebenswille, und Zukunftssehnsucht in dir hast, dann muss irgendetwas passieren, dass dein Leben, wenn es auch schwierig wird, dass irgendwas vorankommt, dass eine Entwicklung stattfindet, dass der Nebel sich wieder entfernt um dich herum. Ja, ich glaube nicht. Also in den letzten Wochen, da bin ich so, dass ich glaube, dass ich nicht mehr nach draußen komme. Also nicht so. Also ich glaube eher, also ich weiß es nicht. Willst du so sterben? Aber manchmal wäre es mir lieber. Also diese Existenz, das ist ja kein Leben. Ich bin ja schon halb tot. Ja, das ist kein, aber die Alternative zum Tod ist ein vielleicht sogar sehr schönes Leben, was du haben könntest, nach den Strapazen einer Therapie. Was meinst du, wie lange es dauern würde, wenn ich, bis dass ich wieder erstmal so normal aussehe, wie ich halbwegs normal, wie ich früher mal ausgesehen habe. Das ist auch ein Grund dafür. Peter, du bist erst 32 Jahre alt und lass es 2 Jahre dauern. Was sind denn 2 Jahre, wenn du all die Jahre betrachtest, die schon hinter dir liegen? Des Elends, was hinter dir liegt. Kalkulier doch einfach 2, 3 Jahre ein, dass es so lange dauert, bis du wieder auf die Beine kommst. Das ist es doch wert. Ja, sicher, aber ich habe es ja auch für mich alleine versucht. Also ich habe angefangen. Das schaffst du alleine nicht. Nein, ich habe nach 3 Tagen aufgehört und habe mich gefragt, warum das alles. Nein, das schaffst du nicht. Lieber Peter, das Verfahren ist ja klar, du legst jetzt auf und Annette ist frei, glaube ich, jetzt im Moment. Ja, ist frei, sie winkt mir schon. Sie ruft dich sofort zurück. Gut. Und ich wünsche dir wirklich von ganzem, ganzem Herzen, kein blöder Spruch jetzt, dass irgendwas passiert, dass du irgendwie wieder in die Pötte kommst. Oh, besser nichts Gutes wünschen, das verkehrt sich alles ins Gegenteil. Ach Quatsch, sehe es nicht so negativ. Meine Wünsche verkehren sich nicht ins Negative. Ja gut, danke. Alles Gute, Peter, tschüss. Alles Gute für deine Sendung. Dankeschön, tschüss. Tschüss. Ach, jetzt machen wir mal eine Pause, würde ich sagen. 1.33 Uhr und 22 Sekunden. Wir machen weiter. Hier ist 1 Live Domian, das Talkradio vom Westdeutschen Rundfunk aus Köln, von Radio 1 Live und dem WDR Fernsehen. Heute Nacht heißt unser Thema der Tag X. Welcher Tag in eurem Leben hat etwas ganz, ganz Besonderes bewirkt? Was ist der wichtigste Tag in eurem Leben? Der schönste Tag? Der traurigste Tag? Der schrägste Tag? Der verrückteste Tag? Wenn ihr Lust habt, mir das zu erzählen, meine Telefonnummer 0180-5678-111. Und auch heute wieder Hinweis in eigener Sache. Ab nächste Woche Montag machen wir Sommerpause. Bis zum 21. August. Aber am 4. Juli gibt es eine Domian-Extra-Ausgabe anlässlich des CSD. Das ist an einem Samstag und zwar 3 Stunden lang. Domian gibt es dann in der Zeit von 23 Uhr bis 2 Uhr nachts mit vielen Prominenten, mit vielen Anrufen. Ihr könnt dann wieder hier bei mir anrufen und das ist das ganz Besondere an dieser Sendung, ihr könnt direkt zu mir ins Studio kommen und euch mit mir vis-à-vis unterhalten zur großen Themenproblematik oder auch nicht Problematik Homosexualität. Ihr müsst euch dann nur auf den Weg nach Köln machen. Und zwar produzieren wir die Sendung in den WDR-Arkaden, Nähe Nord-Südfahrt, gar nicht weit weg vom Hauptbahnhof und ganz in der Nähe der schwulen Disco Lulu. 4. Juli, Domian Extra, wenn Schwule und Lesben auf die Straße gehen. Das ist eine Sendung anlässlich des Christopher Street Days. Und die Sendung wird übertragen hier im Radio bei 1 Live und im WDR Fernsehen. Jetzt geht's aber weiter mit unserer heutigen Sendung und ich begrüße ganz herzlich die Birgit und Birgit ist 29 Jahre alt. Hallo. Birgit, guten Morgen. Guten Morgen. Ja, dein Tag X. Mein Tag X, ja, das war vor circa 2 Jahren. Mhm. Da bin ich mit meinem damaligen Freund ins Zeugenschutzprogramm gekommen. In was für ein Programm? Ins Zeugenschutzprogramm. Zeugenschutzprogramm? Ja. Was ist das? Das ist halt ein Programm, wenn man gegen Kriminelle aussagt, vor denen man geschützt werden muss oder vor deren Umfeld. Ist das so eine Art Kronzeugenaussage? Ja, Kronzeugen nicht, also halt ein Zeugenschutz. Mhm. Ja. Also du packst über jemanden aus und dafür wirst du von der Polizei geschützt? Ja, genau. Mhm. Das heißt, ihr habt ausgepackt? Ja, das kam dann, nachdem wir da reingekommen sind. Das war halt, weil mein Freund damals jemanden verletzt hat. Mhm. Und er selber verletzt worden ist und im Krankenhaus lag, da hat er halt Polizeischutz erhalten, mhm, dass keiner zu ihm kommt. Und danach stand halt die Wahl, dass er alleine weggeht und wir trennen uns und ich halt mitgehe. Mhm. Und dann habe ich mich dazu entschlossen, mitzugehen. Ja, und dann mussten wir unsere Sachen packen und sind mit unbekanntem Ziel Moment, weggebracht. Eins zum anderen, noch ist es mir nicht richtig klar. Ihr habt also über eine Person oder über mehrere Personen, über eine Gruppe, eine Bande? Ja, nicht direkt Bande. Also mein Freund hat halt für die Polizei gearbeitet. Also, aber als Ganove auch? Ja, nein, er hat halt... Er war kein Polizist? Er war kein Polizist, mhm, nein. Ja, also ihr habt ausgepackt. Um welche Delikte ging es denn da? Um Drogendelikte. Um Drogendelikte. Ja. Wie seid ihr dann geschützt worden von der Polizei? Ja, die haben uns abgeholt. Wir mussten halt die Sachen zusammenpacken. Also keine Möbel, nur das, was halt drumherum so ist. Mhm. Und... Die haben euch an einen Ort gebracht, den wir vorher nicht kannten. Den ihr vorher nicht kanntet. Das war, ja, vor 2 Jahren. Ja. Und seitdem lebt ihr quasi anonym? Ja. Ist das so? Ja, das ist so. Wie viele Leute sind denn aufgrund eurer Aussagen in den Knast gewandert? Fünf Leute. Und ihr habt wirklich Angst um Leib und Leben? Ja. Das heißt also, es gäbe da durchaus Racheakte? Ja, klar. Also da sind schon Morddrohungen, die wir erhalten haben. Zu was sind denn diese Leute, die in den Knast gewandert sind, verurteilt worden? Ja, der eine zum Beispiel, der ist zu 2,5 Jahren verurteilt worden mit anschließender Abschiebung in die Türkei. Mhm. Und ein anderer hat 6 Jahre bekommen. Mhm. Und da stehen halt auch noch einige Sachen aus. Musstet ihr denn dann, gab es denn vor dem Gericht auch eine Aussage? Standet ihr dem gegenüber? Ja. Das muss dann ja auch eine ganz, ganz wahnsinnige Situation sein, ne? Ja, das ist halt so, da wird man auch mit Polizeischutz hingebracht, mhm, durch die Hintertür. Die kommen mit in den Gerichtssaal, sind bewaffnet und vorne vor der Tür wird halt jeder Besucher nach Waffen durchsucht mit so einem Metalldetektor. Ja, nun könntet ihr ja bei so einer Zeugenaussage alles Mögliche behaupten. Wie beweist oder wie habt ihr das denn bewiesen, was ihr gesagt habt? Wie das bewiesen worden ist, mhm, ja, das ist halt, also ich habe ja damit insofern nichts zu tun gehabt. Mhm. Also das war ja mein Freund. Mhm. Und der hat halt von den Leuten Drogen gekauft, mhm, mit dem Geld von der Polizei, mhm, und hat das die Drogen anschließend abgegeben und hat seine Aussage dazu gemacht. Ist denn dein Freund quasi von der Polizei als Spitzel eingekauft worden oder war dein Freund selbst in dieses Milieu vorher auch schon verstrickt? Ja, das ist mir auch nicht so ganz klar, da spricht er auch nicht gerne, mhm, drüber. Also er hat zu mir gesagt, er war halt ganz neu in Deutschland und ist dann mit seinen Freunden mit dem Auto spazieren gefahren, mhm, und da kam halt plötzlich von vorne Polizei, von hinten Polizei, mhm, und da haben die halt eine gewisse Menge Drogen gefunden und, mhm, dann ist er verurteilt worden zu 7 Monaten Gefängnis. Hat er denn diese 7 Monate auch absitzen müssen? Ja. Er ist also nicht befreit worden aufgrund seiner Zeugenaussage? Nein, das heißt, also die haben ihm nicht geglaubt, dass er damit nichts zu tun gehabt, mhm, hat. So, jetzt lebt er in einer neuen Identität seit 2 Jahren. Nee, eine neue Identität haben wir nicht. Ach so, eure Namen habt ihr behalten? Ja, die haben, mhm, wir behalten. Lebt er jetzt immer noch unter Polizeischutz? Ja. Wie sieht denn dieser Polizeischutz aus? Also das sieht so aus, dass halt auf dem Einwohnermeldeamt, da sind wir offiziell gar nicht gemeldet. Mhm. Steht denn vor eurem Haus auch immer ein Polizeiwagen? Nein, zum Glück nicht. Es, mhm, gibt solche Stufen im Programm, aber bei uns ist es nicht der Fall. Gibt es denn irgendeine Notleitung oder ein Notfunksignal, wo ihr immer... Ja, eine Telefonnummer, wenn wirklich was ist. Da ist halt eine Zentrale besetzt. Und wenn ihr spazieren geht, ist aber nicht in der Nähe irgendwie Polizei? Nein. Das nicht. Die Leute sitzen ja jetzt alle noch im Knast, die verurteilt worden sind. Ne? Ja, noch oder noch nicht. Ach so. Also die sind dann in Untersuchungshaft oder so. Aber ihr habt Angst, dass irgendwelche anderen Leute aus dem Umfeld der Verurteilten euch was antun könnten? Ja, das sind ja, geht um türkische Leute. Und ja, da steht halt die ganze Familie dann ein. So, Stichwort Familie. Jetzt habt ihr doch auch alle Verbindungen abreißen lassen müssen zu eurem... Ihr lebt völlig alleine und quasi dann auch einsam? Ja, einsam ja nicht. Man lernt ja neue Leute kennen. Aber alle alten Verbindungen mussten gekappt werden? Mussten abgebrochen werden. Ja, ich kann anrufen, aber das ist auch die einzige Verbindung. Wenn ich schreiben will, muss ich das halt unserem Betreuer geben. Der schickt das denn an unsere, an die Polizei der ursprünglichen Adresse und die... Ach, wie wahnsinnig. Also es gibt einen ständigen Betreuer auch für euch. Ja. Wie soll das denn weitergehen? Soll das jetzt immer so gehen? Nein, ich hoffe ja nicht. Ja, also aber es gibt sowas, das nennt sich Gefährdungsprofil. Da testen die halt oder versuchen rauszukriegen, ob noch in der Stadt drüber gesprochen wird, dass sie den und den suchen. Manch einer vergisst nie, ne? Ja. Also, warum überhaupt hat dein Freund oder du hauptsächlich dein Freund das gemacht? Ja, das war halt, ich denke mir, das schnelle Geld, weil da verdient man ja einiges, das ist ja gefährlich. Nee, ich meine, warum er diese Zeugenaussage gemacht hat. Diese Zeugen, ja, wenn er für die Polizei arbeitet, dann muss er ja auch gegen die Leute aussagen, das ist ganz klar. Das war ihm wohl nicht so klar, denke ich mir, sonst hätte der das ja nie gemacht. Du hast einen Beruf, einen Job? Nein, ich bin zurzeit arbeitslos. Ach so, und die ganze Zeit schon, die letzten 2 Jahre? Ja, ich hatte zwischendurch eine ABM-Stelle. Überhaupt, wie fühlt man sich denn dabei, irgendwie so, du lebst ja in einer ganz, irgendwie so, in so einer Inselwelt. Ja. Irgendwie abgeschottet und dann, irgendwie Angst ist ja doch auch wahrscheinlich noch da, es gibt ja nicht die perfekte Sicherheit. Nee, das stimmt. Wie fühlst du dich denn dabei? Ja, ich fühle mich schon manchmal ziemlich einsam und verlassen, weil ich habe schon eine starke Verbindung gehabt zu meiner Schwester, zu meinem Vater und jetzt können wir halt nur telefonieren. Wenn du deinen Freund verlassen würdest, dann wärst du ja gar nicht mehr gefährdet eigentlich, ne? Ja, doch schon. Nach wie vor? Ja. Also wir sind auch mittlerweile verheiratet. Mitgehangen, mitgefangen, ne? Ja, so ungefähr. Also für mich wäre das Thema ja nicht gegessen, weil... Hat dann eure Beziehung darunter auch sehr gelitten, dass ihr jetzt in so eine extreme Situation gekommen seid? Nein, das würde ich nicht sagen. Das hat es eher noch verstärkt. Also es gibt kein Bereuen, dass das alles so gekommen ist? Nein, bereuen tue ich nicht. Also ich verfluche das manchmal. Ja, das ist dann schon ein bisschen schlimmer als bereuen, ne? Ja, aber... Im Grunde genommen geht es uns ja gut. Wir haben neue Freunde gefunden, mein Mann hat Arbeit. Also dieser Tag X lag vor 2 Jahren für Birgit. Ja. Und das ist wirklich auch ein Tag X, ne, der euer Leben ja auch radikal verändert hat. Ne? War das auch gerade die erste Zeit. Ist das schlimm, bis man neue Leute kennenlernt, dann muss man sich was ausdenken, wo kommt man her, also so eine Art Legende sich erdenken. Also das basiert schon auf einem Lügengerüst, ne? Ja. Die neuen Freunde und Bekannten, Bekanntschaften. Das belastet mich halt auch ziemlich. Also es gibt keine richtig enge, gute Freundin, mit der du mal richtig so alles auspackend beratschen kannst. Nee, da hätte ich auch Angst, dass da irgendwas durchsickert. Ist das jetzt quasi seit 2 Jahren das erste ganz offene Gespräch, was wir miteinander führen darüber? Ja, und ich denke mir, das wird auch keiner irgendwie so mitkriegen, weil das weiß ja auch keiner. Birgit, ich wünsche euch alles Gute. Ja, dass danke. Dass ihr nicht Schaden nehmt an Leib und Leben. Ja, das hoffe ich auch. Aber die Chancen stehen eigentlich gut, weil, Grüß mir deinen Freund, deinen jetzigen Mann. Ja, mache ich. Und wenn wir aus dem Programm raus sind, dann rufe ich mal wieder an. Das nochmal, Alles Gute. Tschüss. Okay, danke. Tschüss. Tschüss. Jetzt ist am Telefon Henson, stimmt das? Henson, ja. Henson, 38. Morgen, Domia. Morgen. Ja, mein Tag X, der war 1989. Und zwar hatte ich als Polizeibeamter einen Schusswaffeneinsatz. In einer Notfallsituation war ich gezwungen, einen Täter zu erschießen. Beschreib mal die Situation. Na, die Situation war folgendermaßen. Wir hatten eigentlich mit der Sache jetzt so gar nichts zu tun. Es war ein Banküberfall. Mhm. Wir waren auf dem Weg. Ich muss dazu sagen, ich bin bei der Kriminalpolizei gewesen, bei der Fahndung. Mhm. Die Situation war folgende. Wir waren eigentlich unterwegs gewesen, um einen Verdächtigen zum Verhör zu holen. Und da kam über Funk von der Leitstelle eine Ringfahndung, das nennt sich Ringfahndung, ja. Wegen einem Bankraub. Mhm. Und dieser Täter, der kam uns im Grunde genommen in die Arme gelaufen. Purer Zufall, die ganze Sache. Das wir hatten gar nichts damit zu tun eigentlich. Nein, wir hatten nichts damit zu tun. Mussten natürlich, man ist ja als Polizeibeamter dazu gezwungen, also im Grunde genommen da einzugreifen. Mhm. Und der kam genau die Straße runter, die wir gerade fuhren. Mhm. Und wir haben uns ihm dann eben in den Weg gestellt. Wie habt ihr ihn denn überhaupt erkannt? Das ging durch eine Beschreibung, dass über die Leitstelle gekommen ist. Also der ist mit dem Fahrzeug flüchtig gewesen. Mhm. Und er war alleine? Es gab keine Der war alleine, ja, richtig. Habt ihr euch ihm in den Weg gestellt und dann? Ja, wir haben ihm mit dem Auto also erstmal den Weg versperrt. Mhm. Und er hielt also auch vor uns an. Und ja, mein Kollege raus mit der Kelle. Mhm. Und er stand auch ziemlich ungeschützt. Also ich habe mich hinter unser Fahrzeug gestellt. Mhm. Und der Täter sprang direkt aus seinem Auto und zielte auf meinen Kollegen. Mhm. Und mir blieb da keine andere Möglichkeit mehr als... sofort zu schießen. Aber der Täter hatte nicht geschossen vorher. Er hatte nur gezielt. Der hatte gezielt, aber das war für mich eine Sache. Ich muss das, ich das vorstellen. Man muss da blitzschnell entscheiden. Klar, natürlich, ja. Ich bin voll davon ausgegangen, er hätte direkt geschossen. Mhm. Dann hast du auf ihn gezielt und geschossen. Ja, und ich konnte also jetzt auch keinen gezielten Schuss abgeben auf Beine, weil er eben vom Auto verdeckt stand. Wo hast du ihn getroffen? Der hatte zwei Lungenschüsse. Und war sofort tot? Nein, der ist im Krankenwagen gestorben. Das ist auch wirklich, wirklich ein einschneidender Tag, ne? Ein Tag X. Ja, so kann man es sagen. Wie hat sich denn dein Leben danach verändert? Ja, mein Leben hat sich danach verändert, dass ich meinen Dienst quittiert habe bei der Polizei. Also das ging alles erst, es dauerte 3 Monate im Grunde genommen bei mir, bis das alles rauskam. Es war dann auch noch ein Verfahren gegenüber dem Täter, obwohl er eben tot war, aber das ist so gang und gäbe, der wird weiter ermittelt und dann hat man ja auch Einsicht in die Ermittlungsakten. Und aber man hat ganz klar gesehen, man hat dich nicht beschuldigt. Nein, es war eine reine Notwehrsituation, das ist auch vom Gericht und so weiter. Also es geht jetzt mehr bei dir um die moralische Belastung. Die moralische und seelische Belastung. Warum hast du deinen Dienst quittiert? Gehört das denn nicht halt zum Job dazu, dass so etwas dann auch passiert? Ja, man sagt das so. Es ist so, ich wollte nie wieder in diese Situation kommen. Mhm. Ich bin zwar auch nachher beim Polizeipsychologen gewesen und so weiter und so fort, aber ich war mir meiner nicht mehr sicher, wie falls ich nochmal in so eine Situation käme, wie ich dann reagieren würde. Würde ich überreagieren oder würde ich vielleicht nicht reagieren und gefährde dadurch einen Kollegen? Mhm. Und dessen war ich mir nicht mehr sicher. Also es hat dir gewissensmäßig sehr schwer zu schaffen gemacht, dass du einen Menschen umgebracht hast. Richtig. Mhm. Obwohl alles letztendlich erklärbar war und letztendlich richtig war, dein Verhalten, dennoch war dieses starke Gefühl da. Ja, man fragt sich immer, warum musste ich ausgerechnet an diesem Tag in dieser Situation sein? Wie lange hat das eigentlich dann gedauert, dass du so realisiert hast, was du da gemacht hast? Bestimmt nicht direkt an dem gleichen Abend noch. Ja, das ging nach der Einsicht in die Ermittlungsakten, fing das an, dass das bei mir anfing zu bohren. Das war dieser Täter, man kriegt da ja einiges mit. Da wird sehr viel ermittelt, dieser Täter. Es war wohl eine Verzweiflungstat. Der hatte seinen Job verloren und hatte Schulden auf dem Haus und so weiter. Und ist wohl in eine Bank gerannt und ja, wollte also, sich damit wohl... Wäre das für dich noch was anderes gewesen, wenn das so ein richtiger Berufskrimineller gewesen wäre, so ein richtiger harter Brocken? Das Komische daran, das kann ich nicht, ich weiß es nicht. Mhm. Kamen da so Gefühle, irgendwo auch der Reue, dass du es gemacht hast? Ja, auf jeden Fall. Das Schlimme daran war auch noch, es hat sich nachher herausgestellt, er hatte noch nicht mal eine scharfe Schusswaffe, es war also eine Gaspistole, was man aber auf eine Entfernung von 5, 6 Meter überhaupt nicht mehr unterscheiden kann. Und es ist also so schlimm gekommen in Albträumen, dass die Familie von diesem Täter bei mir vorm Bett stand und hat mich gefragt, warum hast du meinen Vater erschossen? Und hattest du irgendwann mit der Familie Kontakt? Nein, in dem Sinne nicht. Ich habe die Familie angeschrieben und ich habe da aber nie wieder was von gehört. Es ist aber auch nicht das Ding, dass ich damit irgendwo mein Gewissen erleichtern könnte. Nun ist das ja auch eine ganze Weile her. Das war 1989, ja, das sind fast zehn Jahre her. Ja. Wann hat sich denn dein Gewissen erleichtert, wenn es sich denn erleichtert hat? Hat sich das in dem Sinne eigentlich überhaupt nicht. Es kommt immer so schubweise. Mhm. Also das ist immer, wenn ich sehr viel Zeit habe. Ich bin zurzeit arbeitslos. Und wenn ich viel Zeit zum Nachdenken habe, kommt sowas immer wieder. Und dann kommen auch Albträume wieder. Mhm. Bist du denn dann also so richtig professionell nicht betreut worden, psychologisch, auf eine längere Zeit? Für eine längere Zeit danach? Ich kann und möchte da jetzt nicht viel zu sagen zu der Polizeipsychologie. Es ist sehr schwer. Ich hab mich ziemlich allein gefühlt. Mhm. Die Kollegen kommen natürlich an, schlagen einem auf die Schulter und sagen, ey, mein Gott, du hast mir das Leben gerettet und so weiter und so fort. Aber das ist eine Sache gewesen, wo ich mich überhaupt nicht mit identifizieren konnte. Aber dann hättest du doch von dir aus initiativ werden können und dir aus einem ganz anderen Bereich einen Psychologen suchen können. Ich habe da keine Lösung für gefunden, also beziehungsweise keine Hilfe von erwartet bei einem Psychologen. Ich war also so, ich bin also bei der polizeilichen Betreuung bin ich also auch mit anderen Kollegen in Kontakt gekommen, die auch in solchen Situationen waren, und ich habe auch da festgestellt, dass das alles ziemlich gleich ist, auch bei den anderen Kollegen. Man steht damit sehr alleine. Obgleich es sicherlich sehr gut ist und gut tut, darüber zu reden und reflektieren zu sprechen auch. Ne? Es ist auch teilweise erschreckend, muss ich sagen. Also ich weiß von einigen Kollegen, die die gleiche Situation wie ich hatte, auch aus anderen Bundesländern, die sollten normalerweise ihren Dienst nicht mehr ausüben. Weil es vielleicht auch eine Gefährdung für den normalen Bürger wäre. Also du bist dann aus dem Polizeidienst ausgeschieden. Ja, was hast du denn gemacht danach? Gejobbt. Ich habe erstmal gejobbt und ich habe mich mal selbstständig gemacht. Ich hatte eine eigene Agentur, eine Künstlervermittlung. Mhm. Die ist auch sehr gut gelaufen. Leider ist sie dann den Bach runtergegangen. Mhm. Durch, muss ich sagen, ohne dass ich da jetzt was Schlechtes gegen sage, durch diese Techno-Szene. Mhm. Gut, das ist ein anderes Thema. Dann. Genau, ja, würdest du denn für dich sagen, dass seit diesem Vorfall dein Leben irgendwie einen Knick bekommen hat, dass es eher bergab geht? Na, bergab. Ich glaube, ich bin zu einem besseren Menschen geworden. Mhm. Also ich mache mir viel mehr Gedanken um Leute in meinem Umfeld. Hast du dir eigentlich Gedanken über diesen Fall gemacht, bevor es passiert ist, als Polizist, als junger Polizist? Ja, ich habe eine sehr gute Ausbildung gehabt. Mhm. Man wird darauf auch geschult, dass sowas passieren kann. Hat dann aber nicht so richtig genutzt, ne? Jetzt. Nein, es ist eben anders wie im Fernsehen. Mhm. Wenn Don Johnson in Miami war, einer schießt, der trinkt Tequila und ist alles vorbei. Nur im wahren Leben sieht das ganz anders aus. Ich hätte auch mit dieser harten Konsequenz für mich selber, mit dieser seelischen Berührung, die ich dadurch gekriegt habe, nie mit gerechnet. Also trotz der 10 Jahre taucht es heute immer wieder auf. Das wird mich bis an mein Lebensende verfolgen, schätze ich. Würdest du gerne mit meiner Psychologin auch noch ein paar Worte reden? Ich glaube nicht, dass das mir was bringen würde. Mhm. Also, okay, das ist deine freie Entscheidung, wenn du das nicht möchtest, dann. Ich hatte unheimlich oft das Problem. Ich bin verheiratet. Ich habe auch mit meiner Frau darüber gesprochen oder auch mit Bekannten, die mich dann eben gefragt haben, warum ich da ausgeschieden bin und so weiter. Die Leute, die reagieren alle, ja, das war ja Notwehr Also immer dasselbe, ne? Das ist immer dasselbe, ja. Lieber Hänse, ich danke dir für dein Vertrauen, dass du mir darüber erzählt hast. Kein Thema. Und wünsche dir viel Glück für dein Leben und alles Gute. Wünsche ich dir auch, Domian. Danke. Vielen Dank. Tschüss. Ja, jetzt bin ich am Ende meines Lateins. Da kann ich nicht aussprechen. Er oder sie ist 29 Jahre alt. Und hallo. Heißt Qun, stimmt das? Qun, ja. Qun. Also ich komme aus China, aus Peking. Wie spricht man das aus? Qin? Qun, also Qun. Tschüss ohne S mit N. Ah ja, tschüss ohne... Qun. Ja. Mein Lieber. Schön, das ist mal mit dir reden zu können, also seit ein paar Jahren. Das ist was ganz Besonderes. Ich habe noch nie mit jemandem gesprochen aus China. Das ist schön. Das habe ich, das wusste ich, weil ich höre fast jeden Tag. Also. Ja. Und ja, ich bitte dir um Verständnis für meine Sprache, weil ich, wenn ich nervös bin, dann spreche, mache ich viele Sprachfehler. Okay. Dennoch verstehe ich dich bisher recht gut, wenn es auch noch nicht so ganz klar ist, aber ich verstehe es gut. Okay, also die Tag X so genannt, das war vor 9 Jahren genau, das war 6. Juni 1989. Mhm. Also das, ja, ich glaube, das ist schon bekannt, dieser Massaker auf dem Platz des himmlischen Friedens. Ja. Genau, und ich war zufällig drin, also das, ich habe ganze Zeit du warst dabei? Mitgemacht. Ja, also ich war... Also du hast zu den Studenten gehört, die dort protestiert haben. Die 2000, die dann zum Schluss an dieser Platz geblieben sind, also zufällig. Also sag mal, ich habe einen Ausflug gemacht und dann möchte ich ein paar Bekannte besuchen, dann bin ich dafür gefahren. Ach, du bist nicht gezielt dorthin gegangen zum Demonstrieren? Nein, also da habe ich gemacht, aber da ist diese Demonstration, diese Bewegung fast zu Ende. Also ist, wie hast du denn dann diese, das, wir haben das ja alles ganz dramatisch in Erinnerung, ganz, ganz schlimme Bilder, wie man auf die Studenten geschossen hat mit Panzern. Wie hast du das erlebt? Also, ja, also da, ich bin 3. Juli war ich ganze Nacht in dieser Platz und so viel Twitter habe ich nie gesehen, ehrlich gesagt. Mhm. Und nicht so wie hier manchmal gesagt, also 10.000, 20.000, aber also ich kannte nicht mehr raus, weil das ist schon überall, ich höre Schuss und... Du hast elementar, ganz, ganz existenzielle Todesangst gehabt. Ja, also das ist unglaublich, also ich kann sowas nie mehr erleben. Also die Armee hat wirklich ziellos in die Menschenmenge geschossen. Ich habe außer, nee, vor meinen Augen nicht, also eigentlich auf dieser Platz, ja, das war schon jemand geschossen, aber nicht so viel, wie man gehört, aber was schrecklich ist, das war, also im 4. Juni, am Morgen ungefähr 7 Uhr, da bin ich schon raus von dieser Platz und dann bin ich mit 1000 Leute, also Studenten, wir haben eine Schlange und wir gehen in diese Studenten also da gibt es eine Studenten Universität Viertel und wir werden nach in die Schule gehen, also zurück. Lieber Tunis, die Sache ist vorbei. Ich finde es ganz, ganz schade, dass wir jetzt nicht mehr Zeit haben. Oh, ich gerne mit dir sagen. Jetzt sag mir bitte noch, wie du es dann geschafft hast, aus China rauszukommen. Ich habe ein paar Zulassungen bekommen von der Uni und da habe ich, doch dieser Tag habe mein Leben so positiv geändert. Ja. Also du hättest auch unter den Opfern sein können, natürlich. Ja, also ich meine, ohne dieser Tag werde ich nicht mehr hier in Deutschland studieren, also, aber trotzdem... Willst du irgendwann wieder zurück nach China? Ja, also sofort sogar. Also ich mache nächsten Monat mein Diplom und dann werde ich nach Hause gehen. Was studierst du hier? Grafikdesign. Grafikdesign, ja. Und wirst du in irgendeiner Weise oppositionell arbeiten wollen in China? Also ja, ich glaube schon. Mhm. Also aber dieser Tag werde ich nie mehr vergessen. Ich habe zwei Bekannte, einen Freund verloren. Also vor meinen Augen, die Panzer ist gekommen und dann das war unglaublich. Ja. Lieber schön, ich muss mich jetzt leider verabschieden. Die sagen uns gleich. Schade angeht, ne? Sehr schade. Ich wünsche dir aber trotzdem viel Glück. Alles Gute für deinen. Mal mehr ein Vergnügen. Alles Gute, tschüss. Ciao. Das war's für heute. In der Technik Simone Eibel. Morgen sind wir wieder da. Radio 1 Live, wieder Fernsehen. Bis dahin, ciao.